Die Schneekönigin von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Schneekönigin. Es kam einmal vom Himmel her ein Schlitten rot und weiß, vom Christkind unverhofft gebracht zum Lohn für Gerdas Fleiß. Sie zählte schon das Einmaleins und schrieb das ABC, und jeden Morgen spähte sie nach dem ersehnten Schnee. Heut stürmt sie nach dem Tannenrain, in Pelze eingehüllt, das Ohr mit weisem Mahnungswort, das Herz mit Glück gefüllt. Schon sitzt sie, schaut sich trotzig um. Achtung, hurra, aus dem Weg! O weh, das steife Fuhrwerk bockt im Zickzack krumm und schräg. Mit offenem Mund keucht sie bergan, versucht's zum andern Mal. Der Schlitten stolpert links und rechts, doch gleitet nie zu Tal. Inzwischen dunkelt's im Zenit. Ein flaumig Flockenherr flüstert vom Himmel her leis herab, und einsam wird's umher. Ihr wird so bang, ihr wird so kalt, das Wein steht ihr nah, und müder steht's und matter tönt ihr klägliches Hurra. Sieh da, was blinkt und schimmert dort im Tannendickicht. Schau, auf einem moosbewachsenen Strunk sitzt eine hehre Frau. Ein Königsmantel, blank und rein, mit Hermelin bestickt. Soll ich dir helfen, gutes Kind? Versetzt sie. Gerda nickt. Sie nimmt das Mädchen auf den Schoß, fein sanft und warm gewiegt. Juch, wie mit lustigem Federschwung der Schlitten talwärts fliegt. Verschwunden ist die Müdigkeit, das Auge jauchzt und strahlt, und unversehens erglänzt die Welt, mit Märchenschein bemalt. Es lebt der Wald, es singt die Luft, so hold man glaubt es kaum. Diamanten sprüht das Gletscherfeld, und Sterne sprießt der Baum. Gerda, erscholl der Mutter Ruf, sie hört es mit Verdruss. Die Frau erschrickt, erhebt sich, flieht nach einem kurzen Kuss. Nach 7 Tagen blies der Föhn vom Berge lau und lind. Was weinen und was wimmern so die Glocken durch den Wind? Schulmädchen folgen einem Sarg, den Wagen lenkt der Tod. Verlassen steht im Kämmerlein der Schlitten weiß und rot. Ein grünes Kränzlein liegt darauf mit einem Bibelspruch, und ewig klafft im Einmaleins ein ungelöster Bruch. Ende von Die Schneekönigin, aufgenommen von Anna Samrowski.